Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und unser Thema heißt: Mein Hobby wurde mir zum Verhängnis. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, aus deren Freizeit Spaß plötzlich bitterer Ernst wurde. Vielleicht hattet ihr durch und während eures Hobbys einen Sportunfall oder vielleicht seid ihr wegen eures Hobbys krank geworden oder ihr habt euch wegen eures Hobbys hoch verschuldet oder stark vereinsamt. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über dieses Thema, mein Hobby wurde mir zum Verhängnis, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Was ist euch Schlimmes wegen eures Hobbys passiert? Erster Anrufer heute Nacht ist Michael und Michael ist 46. Guten Morgen. Ja, hallo, Jürgen, guten Morgen. Michael. Ja. Was stimmte mit deinem Hobby nicht? Was ist da passiert? Ja, also mein Hobby war, dass ich früher zum Fußball gefahren bin, für die dritte Halbzeit. Hab dadurch viel Ärger bekommen, bin im Knast gewesen, deswegen, was anfangs immer ein Spaß war, ist später bitter ernst geworden, eben durch meine Knastaufenthalte. Moment, langsam, habe ich das nicht verstanden. Also, was war jetzt Hobby und was ist daraus bitter? Hobby war, dass ich halt gerne zum Fußball gefahren bin, für die dritte Halbzeit. Was heißt dritte Halbzeit? Dritte Halbzeit hat, dass die Schlägereien, die Prügeleien unter den Fans nach dem Spiel. Ah. Ja. Du warst also ein Hooligan. Ja, ich möchte das Wort Hooligan nehme ich so ungern in den Mund rein, ne? Naja, aber das macht uns dann verständlich, um was es geht. Ja, also, wir sind zum Fußball gefahren, beziehungsweise ich bin zum Fußball gefahren, um mich danach mit anderen Leuten zu prügeln, von anderen Vereinen, von anderen Clubs. Verstehe. Ich bin in Städten nach Deutschland, in Deutschland rumgefahren und. Wie lange hast du das gemacht? Über 10 Jahre. Über 10 Jahre? Über 10 Jahre, ja. Was war dein Club? Mein Schalke. Mhm. Also, ich bin eigentlich Duisburger, bin aber auf Schalke mitgefahren. Mhm. Mhm. So, ja, und dann bestand das Hobby darin, nach dem Spiel die Gegner oder die gegnerischen Hooligans zu verprügeln. Naja, das war eigentlich nicht das hauptsächliche Ziel. Das war eigentlich auch schon eine Kameradschaft früher, eine Freundschaft unter den Jungs. Man hat ja eine Woche sie nicht gesehen, eine Woche trifft man sich, dann ist man zum Stadion irgendwo hingefahren. Mhm. Es gab auch viele Spiele, wo man sich nicht gebrüllt hat, wo man eigentlich einfach nur gefeiert hat, wo man, man ist zum Zweck deswegen da hingefahren und wenn es halt nicht geknallt hat, wir haben immer gesagt, hat halt geknallt, dann sind wir zum Spaß hingefahren. Ja. Hat sich dann aber wurde dann immer schlimmer halt, ne, bis dann die ersten Anzeigen kamen wegen Landesfriedensbruch. Ja. Erzähl doch mal, wir hören ja immer wieder so von dieser Hooligan-Szene. Erzähl doch mal so ein paar Vorkommnisse, was ihr da so gemacht habt, wie das dann so abging nach dem Spiel. Ja, ist ja im Gegensatz zu heute, es war ja eine ganz andere Zeit. Wir sind zum Beispiel nach München gefahren. Früher war das halt so auch schon, dass wir dann auch zivil gefahren sind, also nicht erkennbar einen Verein haben, des jeweiligen Vereins, sondern zivil. Und wir sind dann nach München gefahren und haben uns dann dort mit der dortigen Szene, sind wir in eine Kurve reingegangen mit ein paar Mann, haben uns abgesprochen, haben uns dann nach dem Spiel dann irgendwo getroffen. Zu Schlägereien. Ja, wo trifft man sich da? In der Nähe des Stadions? Naja, München war jetzt in Schwabing gewesen. Also das kommt immer drauf an, möglichst da, wo wenig Polizei war, wo man sich sicher war, dass man da erstmal Ruhe vor der Polizei hatte, ne? Und dann spricht man sich ab, man trifft sich dann, um sich wirklich zu schlagen. Ja, man hat sich da für Schlägereien abgesprochen, ne? 40 gegen 40 oder, naja, die Situation hat das immer ergeben. Wie lange dauerten immer solche Schlägereien? Ja, kommt drauf an, wie schnell die Polizei da war. Zum Beispiel, also, wie lange? Im Durchschnitt? Im Durchschnitt zwischen 10 Minuten bis zu 45 Minuten, ne? Und, Polizei war auch schon mittendrin. Ist ja auch so, dass wir früher auch viel auf die Polizei draufgegangen sind. Ne? Wenn halt kein anderer da war, sind wir. Achso, dann auf die Polizei auch noch. Bist du während dieser Schlägereien mal sehr schwer verletzt worden? Ja, sehr schwer verletzt worden nicht, aber verletzt worden schon, ja. Welche Verletzungen hattest du? Mehr als nur einmal. Ja, das fängt mit Prellungen an, das fängt mit Brüchen. Naja, so. Mit Brüchen auch. Weißt du, wie sehr du andere Leute verletzt hast? Ja, das weiß ich. Ja. Also erzähl mal. Nachhinein betrachtet, ja natürlich, ich habe schon andere Leute verletzt. Aber ich kann ja jetzt nicht irgendwelche Geschichten erzählen. Wen ich da verletzt habe, ich habe schon andere Leute verletzt, das weiß ich aus meiner eigenen Handlung heraus. Ja, aber wie schwer hast du sie verletzt? Ich kann ja nicht dahingehen und fragen, wie schwer bist du verletzt, Jürgen. Ne? Also, naja gut, aber es kann ja sein, dass Anzeigen raus resultiert sind. Es war früher halt so, wenn einer gelegen hat, dann hat einer gelegen, dann ist man nicht wie. Also es ist ja heute viel in der Zeit so, dass man immer noch auf die Leute drauf tritt, wenn sie schon am Boden liegen. Das war früher nicht so. Mhm. Wir haben uns geprügelt und wenn man klar war, der wehrt sich nicht mehr, dann war die Sache erledigt. Ne? Okay, es gab dann aber Anzeigen, immer wieder. Ja, massenhaft. Ich habe das leider am Anfang nicht so ernst genommen. Mhm. Auch über die ersten zwei Anzeigen, drei Anzeigen hat man noch so ein bisschen gelacht. Aber dann kamen die ersten Haftstrafen und das hat mich dann schon ganz schön am Boden gerissen. Gab es denn im Zuge dieser Anzeigen, gab es doch wahrscheinlich dann Fälle, die weiter verfolgt wurden, der Körperverletzung, der schweren Körperverletzung? Ja, es fiel immer alles unter den Paragraphen des Landesfriedensbruchs. Das Landesfriedensbruch beinhaltet alles, ne? Also Sachbeschädigung, Körperverletzung. Achso, das heißt, du hast keinen einzigen Fall hinterher dann verfolgen können, was aus einer Verletzung, die du angerichtet hast, was aus der Verletzung geworden ist? Nicht selbst als habe ich nicht. Ehrlich? Natürlich, Jürgen, da bin ich nicht auch verurteilt worden. Ich bin ja wegen Körperverletzung auch verurteilt worden. Erzähl mal den Fall, den heftigsten Fall, den du angestellt hast. Erzähl mal. Ja, das wäre, da waren wir jetzt beim Europameisterschaftsspiel 88, Deutschland gegen Holland in Hamburg zum Beispiel. Da haben wir eine Schlägerei gehabt, wo ich dann auch auf einen heftig eingeschlagen habe und der war dann halt so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und ich dann. Ja, das kam zur Anzeige dann auch, ne? Mhm. Und was hatte der? Ja, Schwellung und Gesichtswunden halt, ne? Mhm. Ist der wieder richtig gesund geworden? Ja, ist wieder gesund geworden. Ja. So. Ja. Wie viele Jahre warst du im Gefängnis? Also ich bin bis 1990 ungefähr 9 Jahre Haft, habe ich zusammengekriegt, ne? 9 Jahre Haft wegen dieser Angelegenheiten. Insgesamt, ja. In der Fußballrandale, ja. Das heißt, da ist das Hobby, was eigentlich mit Fußball angefangen hat, so eskaliert, dass das dann im Knast bei dir geendet hat, das Ganze. Ja, ganz genau. Das waren ja, wie ich gesagt habe, das Landesfriedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung, das fiel alles in einem Paragraphen. Mhm. Habt ihr eigentlich damals, wenn ihr richtig draufgeschlagen habt, euch vorher auch die Kante gegeben? Gesoffen. Zum Beispiel? Weniger. Sondern? Weniger. Das war also kein, also wie ich sag das immer wieder, das ist wie heute, das ist eine ganz andere Szene gewesen, als Ende der 80er Jahre die Grenzen geöffnet worden sind und Vereine wie aus dem Ostblock rüberkamen, die haben ja auch alles draufgehauen, was nicht nie so nagelfest war. Also es war kein Alkohol im Spiel und keine Drogen? Nein, von beiden nichts, gar nichts, nein. Wie beurteilst du das jetzt so im Nachhinein? Nun sind viele Jahre vergangen, was du damals gemacht hast. Ja, ich habe gerade den Kollegen schon gesagt, von der kameradschaftlichen Sicht her war es schön. Man hat sich getroffen am Wochenende, man hat auch gefeiert, hat gute Zeiten gehabt. Von dem, was man getan hat, andere Leute zu verletzen, sich zu prügeln, da denke ich heute noch mit Schaudern zurück, weil das hat mir ja mein Leben zerstört. Ne? Das Kameradschaftliche kannst du ja nur auch sehr gut beim Fußball haben, ohne sich zu prügeln hinterher. Ja, ich war früher noch jung, ne, und da war für mich, also Prügeln, das ist nur ein Plus Ultra, ne? Mhm. Und wie gesagt, es waren auch gute Zeiten. Man wusste zum Beispiel, wenn wir gute Auswärtsspiele hatten, man wusste, wo man hinfahren sollte, dann wurde es auch knallt, ne? Mhm. Also heute sagst du, diese körperlichen Gewaltaktionen, das war der größte Mist meines Lebens, würdest du so ausdrücken? Definitiv. Und ich würde auch jedem, also die Leute sollten sich auch mal heutzutage drüber überlegen, dass es mit der Anzeige einfach nicht getan ist, ne? Und auch heute wird immer Knast immer so einfach, ist ja, naja, wie soll ich das sagen, die Scheu vor dem Knast ist ja gar nicht so groß heutzutage mehr, ne? Mhm. Wenn man weiß, im Knast kriegt, wird ja alles im Arsch reingeschoben, aber mir hat das mein Leben ruiniert. Was machst du heute? Ja, ich lebe heute im Männerwohnheim und komm so gar nicht mehr klar. Und bis jetzt, wie viele Jahre draußen? Ich habe von meinen ganzen 46 Lebensjahren über 20 Jahre in Haft gesessen. Ach, insgesamt über 20 Jahre in Haft gesessen? Über 20 Jahre, ja. Auch wegen anderer Sachen dann noch? Ja, ich bin nach meiner Fußballzeit, ich hatte mich da auch in einer großen Sportzeitung von losgesagt von dieser Fußballszene und ich bin danach auf Drogen gekommen, leider. Gottes, die Drogenwelle hat auch mich erwischt, die 90er Jahre über Deutschland kam. Verstehe. Bist du heute ja, runter? Bis heute noch? Ja, ich bin heute runter. Ich bin heute im Bitter-Sum-Programm, bin auch clean seit 9 Monaten. Du lebst in einem Männerwohnheim. Ja, das ist ein Männerwohnheim hier in Essen, wo ich jetzt momentan wohne. Ich komme eigentlich aus Duisburg, bin aber nach Essen gezogen. Ja. Arbeiten ist nichts zurzeit. Ja, doch, ich bin in der Maßnahme am Arbeiten, im Landschaftsgartenbau. Ne? Das ist eine 1-Euro-Maßnahme. Ach so, verstehe. Fange ich jetzt also an morgen. Aber wie gesagt, keine eigene Wohnung und ich kriege auch nur ein minimales Taschengeld. Für frühere Zeiten hat man ja immer richtig Geld auf Tasche gehabt, weil man hat ja nicht nur zum Fußball gefahren, um zu schlagen, sondern auch um zu klauen. Das waren ja zwei Sachen, die immer gut waren. Wie fühlst du dich heute in deinem jetzigen Leben? Ja, beschissen, Jürgen. Hast du Hoffnung? Nee, die Hoffnung, die habe ich schon lange aufgegeben. Ist es manchmal so, dass ich sage, dass ich im Knast besser gucke, klarkomme als draußen. Leider, so traurig das anhört, ja. Also, wie gesagt, das eine hat mit dem anderen angefangen. Ich habe viele Freunde verloren, die ich früher vom Fußball her kannte, viele sind auf Drogen gekommen, viele haben sich zurückgezogen, die haben Familie gegründet, ich habe den Weg verpasst, ich habe den falschen Weg eingeschlagen. Und wenn ich zurückblicke, kann ich jetzt nur sagen, der größte Teil meines Lebens war scheiße, was ich gemacht habe. Ne? Du bist ja 46, sage ich. Ich sag mal erst. Ja. Da ist zwar ganz viel falsch gelaufen. Ja, sehr dennoch, viel. Ja. Dennoch ist doch, wenn auch minimal, aber eine gewisse Chance ist doch jetzt da, dass du vielleicht doch nochmal auf eine vernünftige Bahn kommst. Und dass du auch nochmal ein Leben führen kannst, was dir gefällt und was ein gutes Leben ist. Jürgen, ich muss ja noch ganz kurz was dazu sagen. Also in der Welt, in der ich jetzt lebe momentan, ich bin eigentlich ein Einzelgänger. Ich habe einen kleinen Kreis von Freunden, die ich aus der Drogenzeit her kenne, aber ansonsten bin ich ein einsamer Wolf. Also mir macht das Leben eigentlich keinen Spaß mehr und ich habe auch keine großen Chancen, mir meinen Arsch nochmal zu retten, weil ich kann mich kaum durchs Leben bewegen mit meiner Knastvergangenheit und mit dem, was ich erlebt habe, auch in der Drogenszene. Da bin ich überall unten durch, ne? Egal. Andererseits ist es doch schon ein tolles Erfolgserlebnis, ein guter Erfolg, dass du seit einem Jahr von den Drogen runter bist. Ja, das ist für mich ein persönlicher Erfolg. Ja. Das habe ich noch nie geschafft. Ja, ja eben. So geht's doch los, wenn man in ein neues Leben geht, mit kleinen Erfolgserlebnissen. Wenn das vielleicht jetzt sich noch so weiterentwickelt und du vielleicht doch die Chance hast, irgendwann eine eigene Wohnung zu haben, weißt du, dass man nur so wirklich so ganz kleine Schritte nur sich vornimmt und darauf hofft. Ja. Denn ganz das Leben aufzugeben, nachdem so viel schiefgelaufen ist, ist doch eigentlich zu schade. Nutze doch noch die Zeit, die du hast. Ja, das mache ich ja, Jürgen. Ne? Also dann würde ich wieder Drogen nehmen. Also wenn ich schon so weit wäre, dann würde ich sagen, leg mir im Arsch und ich nehme nur noch Drogen. Ne? Also ich habe auch noch so eine kleine bisschen Hoffnung, dass noch was kommt in mein Leben. Ne? Genau, so sehe ich es auch. Aber große Chancen rechne ich mir nicht aus. Ne? Das ist schwer, Michael, dass das schwer ist, müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist mir völlig klar. Ja. Aber es besteht eine gewisse Chance, ist da nochmal in einen besseren Schritt nach vorne zu machen. Und den ersten großen Schritt hast du schon gemacht. Und das finde ich super. Ja, definitiv. Naja. So, Michael, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit hier weg. Ja. Ich danke, dass du angerufen hast. Und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass du schaffst und dass du ein bisschen weiter nach vorne kommst und dass es dir gut geht. Vielen Dank, Jürgen. Mach weiter so, ne? Deine Sendung ist spitze. Dankeschön, Michael. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Zu unserem Thema heute, mein Hobby ist mir zum Verhängnis geworden. Und jetzt bin ich verbunden mit Norbert und der ist 42. Hallo Norbert. Ja, guten Morgen, Domian. Was ist bei dir passiert? Ja, und zwar ist mir mein Hobby zum Verhängnis geworden. Allerdings hat es jetzt mein Leben nicht ganz so schwer beeinträchtigt. Und zwar habe ich zwei Finger verloren nach dem Biss einer Tigerpython, also einer Würgeschlange, eigentlich ungiftig. Oh, das heißt, das Hobby ist die Schlangenzucht? Ja, Reptilienzucht, also nicht nur Schlangen. Ich habe auch verschiedene Chamäleonarten, Leguanarten, also insgesamt so um die 200 Tiere plus Nachzuchten. 200 Tiere, wo leben die? Ja, also ich habe ein großes Haus und der Keller ist umgebaut, also voll beheizbar, mehrere Terrarien drin, also Das heißt mehrere, das sind schon um die 80, 90 Terrarien, die überwiegend im Keller stehen und aber auch teilweise halt im Haus verteilt und ja. Ja, sag mal so ein paar Tierarten, du hast es gerade schon ein bisschen angefangen. Aber Ja, also an Schlangen zum Beispiel, um ein paar rauszuholen, das sind insgesamt 50 Arten, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde. Ja, nur so ein paar. Ja, genau. Also an Schlangen zum Beispiel, Tigerpython, Gartenboas, also das ist eine Unterart von der Boa, dann habe ich Königspython, dann habe ich Kornnattern, dann habe ich an Giftschlangen zum Beispiel Grubenotter, Nashornvipern. Ist ja Wahnsinn. Dann an Chamäleonarten, Pantherchamäleon, Jemenchamäleon, ja. Und so weiter, und so weiter. Genau. Das ist dein Hobby, du verkaufst die Sachen nicht. Ja, natürlich, die Nachzuchttiere gebe ja, okay, ich auch ab. Aber da muss ich gleich zu sagen, dass ich da wirklich auch sehr selektiere und jetzt wirklich auch nur an Züchter abgebe, die da schon Erfahrungen mit haben. Okay. Also wenn man sich so Fälle anguckt, wie damals in Mülheim vor 2 Jahren, wo diese Kobra da dem 19-Jährigen da entwichen ist, ich weiß nicht, das ging ja den ganzen Sommer durch die Medien, die mussten das Haus da komplett entkernen und sowas. Ja, ja, ja. Ist ja allgemein so bekannt gewesen. Jetzt erzähl mal von dem Unfall, bei dem du deine Finger verloren hast. Ja, also ich habe ja nicht direkt bei dem Unfall die Finger verloren, sondern es war halt so, auch Würgeschlangen beißen zur Verteidigung, das heißt, sie erwürgen zwar ihre Beute durch Erwürgen, also durch die Muskelkontraktionen halt, und bei mir war es halt so, kurze Zwischenfrage, haben ja Würgeschlangen auch Zähne? Aber natürlich, Domian, ja, im Prinzip genau dieselben vom Aufbau her wie Giftschlangen, nur dass sie halt das Gift nicht über die Zähne injizieren. Also es ist schon, die haben genauso nach hinten gebogene Zähne wie Giftschlangen auch. Also es ist sehr schmerzhaft, ich wurde in meinem Leben schon öfters gebissen. Genau, was ist dann genau passiert? Erzähl's mal. Ja, dann habe ich das halt desinfiziert. Die Schlange war eine Häutung, also eine Häutung heißt Schlangen, die häuten sich ja mehrmals in ihrem Leben, also in regelmäßigen Abständen, streifen praktisch die alte Haut ab im Wachstum. Und in der Zeit passiert es dann auch, die Haut geht ja komplett rüber, auch unter anderem über die Augen. Also die sehen dann praktisch nichts, sind dann halt blind. Die Schlange wird sich wohl erschrocken haben und hat mir dann halt in die linke Hand gebissen. Worauf sich hin dann ich das desinfiziert habe, ich das immer so gemacht habe. Ich bin nicht wegen jedem Biss in meinem Leben zum Arzt gegangen. Warum war denn die Hand in der Nähe des Mauls von der Schlange? Ja, weil ich im Terrarium rumhantiert habe. Muss ich ja sauber machen und so weiter und so fort. Ne? Dann hat die gebissen. Und dann hat die halt zugebissen. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, vielleicht habe ich sie auch berührt dabei, also dass sie sich erschrocken hat. Ne? Oder dass sie es halt nur so gemerkt hat, dass ich in der Nähe war mit der Hand und auf jeden Fall hat sie zugeschnappt. Ja, und dann hat sich das halt, ich habe es desinfiziert und so weiter, halt versorgt erstmal und bin dann auch nicht zum Arzt gegangen und es entwickelte sich dann eine Sepsis, eine Entzündung und daraufhin bin ich dann doch zum Arzt, der sagte ja sofort ins Krankenhaus und ja, dann hatte ich halt meinen Krankenhausaufenthalt und da mussten mir dann halt der kleine Finger und der Ringfinger von der linken Hand dann amputiert werden letztendlich. Aber warum? Weil was war da passiert, dass die Amputation vorgenommen werden musste? Also durch diesen Biss sind da irgendwelche, also ich bin jetzt kein medizinischer Fachmann, auf jeden Fall wären die Finger ansonsten abgestorben, weil sie nicht mehr versorgt worden wären. Ja, verstehe. Also ich kann jetzt medizinisch nicht ganz genau erklären. Ich habe das damals also auch nur so laienhaft verstanden, was die Ärzte halt, aber es gab halt keine Hoffnung mehr und es wäre halt sonst passiert, dass die Finger ja im Prinzip mehr oder weniger abgestorben werden. Ne? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das ist mir mit 28 passiert, also 14 Jahre. Ja. Hast du denn dann danach wieder unbefangen mit deinen Schlangen hantieren können? Ja, natürlich. Also ich sag mal so, das ist wie beim Autounfall. Manche, die können vielleicht lange nicht ins Auto steigen oder so, und andere gehen am nächsten Tag wieder rein und fahren ein Auto. Also das war nie ein Thema. Also ich habe auch nie zu keinem Zeitpunkt überlegt, irgendwie damit aufzuhören oder so. Aber erklär uns doch mal bitte, warum du so ein ungewöhnliches und ich finde krasses Hobby hast, dass du so viele Tiere in deinem Haus, so viele exotische Tiere hältst. Warum? Ja, also das ist einfach, es fing an mit 17, 18, dass ich mir halt ein paar Bartagamen angeschafft habe. Das sind halt Echsen, im Prinzip ist das so eine Anfängerreptilienart. Jeder Terrarianer steigt in sowas eigentlich ganz gut ein und hab dann damit angefangen und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt und ja. Aber was ist das Faszinierende an diesen Tieren, die ja eigentlich relativ, ich sag mal, tumpe Tiere sind? Die kennen dich nicht, die existieren da so vor sich hin. Das Schöne ist halt zum Beispiel das Verhalten. Jetzt, wenn man jetzt mal von Schlangen absieht, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf andere Reptilien guckt, zum Beispiel bei verschiedenen Chamäleon- oder Gecko-Arten, allein schon wenn die ihre Beutetiere fangen, wenn ein Terrarium schön eingerichtet ist, ist ja wie ein Ausschnitt aus einem gut eingerichtetes Terrarium, soll ja immer ein Ausschnitt aus dem Lebensraum der Tiere sein. Verstehe. Das ist einfach faszinierend. Und also es gefällt dir einfach, diese Tiere zu sehen und sie zu beobachten, wie sie so in ihrer Art leben und einfach da sind bei dir. Ja, und wo dann auch halt. Es ist dann halt auch schön zum Beispiel, wenn man dann Zuchterfolge hat. Ne? Ja. Bei manchen Tierarten da ist das sehr kompliziert. Und dann, wenn du dann nach 5-6 Jahren von Haltungsdauer einer Tierart, wenn du dann da Jungtiere hast, das ist halt einfach, Leben all diese Tiere in deinem Haus? In diesem Haus? Lebst du auch in diesem Haus? Ja, natürlich lebe ich in meinem Wohnhaus. Meine Frau lebt hier. Ja. Meine Tochter lebt hier. Mein Sohn hat eine Einliegerwohnung. Der ist auch mit dem Hobby infiziert. Also er hat auch ein paar Terrarien. Ich kenne das ja nur so, wenn man in so Zoogeschäfte kommt, dann haut einem immer so ein Schwall stinkender Luft entgegen. Aber das ist mehr von den Nagetieren. Also das ist bei dir. Bei euch ist das nicht so. Nein, also Terrarien. Es gibt im Prinzip keine Gerüche. Also wie gesagt, das ist im Keller und ich züchte auch zum Beispiel keine Futtertiere. Das machen manche Terrarianer, dass die dann halt Ratten oder Mäuse züchten, wenn sie viele Schlangen haben. Aber die musst du einkaufen, um sie zu verfüttern. Genau, die kann man. Wie viele Ratten und Mäuse kaufst du ein am Tag oder in der Woche? Ja, Domian, also Riesenschlangen, wenn sie ausgewachsen sind, die fütterst du ja nur alle 2-3 Wochen. Ja. Also ich sag mal so, das hält sich in Grenzen. Das sind, ich bestell die immer im Zoogeschäft, die kriege ich dann tiefgefroren. Also, achso, die kommen nicht lebend. Nein, man kann sie lebend kaufen, weil da muss man sie halt selber töten. Und die werden dann tiefgefroren und dann kommen sie auf Verheizung, weil die Schlangen halt diese Wärme brauchen. Ne? Die fressen jetzt kein kaltes Futter. Ich hatte mal einen Bekannten, der auch, ich weiß nicht mehr was für eine Schlange besaß, der setzte eine lebende Ratte in das Terrarium rein. Ja, das kann man auch machen. Das machen auch einige. Und ich kann dazu nur so viel sagen. Ne? Im Prinzip, man soll ja auch diesen Futtertieren unnötiges Leiden ersparen oder so. Ne? Mhm. Und wenn es Schlangen gibt, ich hatte auch mal eine grüne Baumphyton gehabt, die war halt nur Lebendfutter gewohnt vom vorherigen Züchter. Mhm. Und die habe ich dann halt auch erst langsam umstellen müssen. Also die hat erst tatsächlich auch nur Lebendes genommen. Tiefkühlkost. Ja, wie gesagt, das legt man dann auf die Heizung, dass es halt richtig warm wird, dass die Körpertemperatur kriegen. Und dann nehmen die das eigentlich auch. Also es gibt da manchmal Probleme, aber... Ist das ja auch ein ganz teures Hobby wahrscheinlich, oder? Ja, also... Wie finanzierst du das? Ich bin selbstständig, also ich habe zwei Schnäppchenmärkte, also man sagt immer so im Volksmund Ramschläden. Ach so. Und da kommt schon ganz gut was an Geld eigentlich rein. Ja. Also ich sag mal so, das ruiniert mich nicht oder es bringt mich in keinerlei finanzielle Schwierigkeiten. Ja, und du verkaufst ja auch, Sachen, die dann, also Züchtungen, die aus deinem Hause kommen, da kommt ja auch ein bisschen Geld rein dann. Aber ich sag mal so, damit kannst du das Hobby nicht, also man muss schon da ordentlich noch Geld rein investieren, ne? Das alleine, Domian, was du an Stromkosten hast, ja, das ist ja schon. Absolut. Wenn ich jetzt so zurückrechne, warst du ein sehr junger Mann, oder du hast es gerade auch gesagt, warst du ein sehr junger Mann, als du angefangen hast, dann hat deine Frau dich so kennengelernt. Ja, die hat mich so kennengelernt. Also, und war die nicht erschrocken, als sie das alles gesehen hat? Sie hat bis heute eine Phobie vor Spinnen. Aha. Und ich habe damals ihr zuliebe, ich hatte damals zwei rote Schiele-Vogelspinnen, also eine Vogelspinnenunterart, die habe ich ihr zuliebe dann abgegeben. Gut, dass sie keine Phobie vor Schlangen hat. Ja, also das wäre dann auch die falsche Partnerin. Ich hätte ja die wahnsinnige Angst, wenn ich bei dir mal zu Besuch wäre und über Nacht mal bliebe, dass so eine Giftschlange mal ausbüchst. Das ist mir dumm, ja, das ist mir noch nie passiert, weil man muss sich dessen bewusst sein, was das für gefährliche Tiere auch sind. Mhm. Und die Terrarien, es gibt in jedem Zoo-Fachgeschäft, was Terrarien verkauft, gibt es Terrarienschlösser, die macht man davor. Ach so. Das heißt, die Schlangen können auf dem Terrarium, ist ja meistens zum Aufschieben, ne? Ja. Und Schlangen haben das teilweise drauf, dass sie halt, wenn die nicht gesichert sind, die Terrarien, dass sie das aufschieben können. Also bei mir kann wieder jemand die Terrarien öffnen, als auch, also, dass eine Schlange da irgendwie rauskommen könnte. Wie alt wird eigentlich so eine Python? Ja, das ist unterschiedlich. Also man sagt so eine Tigerpython, 30, 35 Jahre, ist das schon locker drin. Mhm. Also die Schlange, die mich damals zum Beispiel gebissen hat, die habe ich schon als adultes, ausgewachsenes Tier bekommen. Mhm. Lebt die noch? Nee, die lebt leider nicht mehr, aber sie ist in Altersschwäche eingegangen. Ah, ja. Also sie hat ihr Lebensalter erreicht. Also, und ich sag mal so, danach ist mir mit dieser Schlange auch nie wieder irgendwas passiert. Also ja, es war ja auch kein böser Wille dieses Tieres. Nein. Norbert. Das kann man sowieso bei Reptilien niemals unterstellen, weil Hunde sind Charaktertiere, aber Reptilien handeln nur nach ihrem Instinkt. Also es ist einfach. Ich danke dir für deinen Anruf. Und ja, hoffe, ich habe noch mal eine Frage. Und zwar, ich gucke deine Sendung zwar ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, aber meine Tochter ist ein Riesenfan von dir. Ja. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Sie hat mir auch gesagt, dass ihr heute dieses Thema habt und dass ich mich doch mal melden sollte. Mhm. Könntet ihr vielleicht meiner Tochter ein Autogramm schicken? Sehr gerne. Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an, um deine Anschrift zu erfragen, okay? Ah, das ist super. Das ist, vielen Dank. Alles Gute. Schöne Grüße an deine Familie. Weiter. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unser Thema heute, mein Hobby wurde mir zum Verhängnis. Habt ihr durch euer Hobby, wegen eures Hobbys, schon mal etwas sehr Schlimmes erfahren? Habt ihr einen Unfall erlebt oder habt ihr euch verschuldet? Seid ihr krank geworden? Seid ihr vielleicht durch euer Hobby vereinsamt? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Live und Herr Live ist 32. Guten Morgen, Live. Guten Morgen, Domian. Hallo, Live. Ich bin jetzt noch ein wenig gerade nervös geworden, weil ich jetzt doch drangekommen bin. Ja. Das ist ja doch nicht unbedingt so weiter, dass man das erste Mal versucht und dann kommt. Sag mal, ich höre schon, dass die Leitung nicht sehr gut ist. Ich versuche einen Parkplatz schon zu finden und aber irgendwie kommt hier gerade mal wieder keiner. Ah, du bist im Auto. Ja, ich bin im LKW unterwegs. Ja, wenn du halten kannst, halte mal an, ist glaube ich besser. Ja klar, das mache ich jetzt. Dein Hobby wurde dir auch zum Verhängnis. Ja, ich hatte eine Internetsucht gehabt. Ich sag mal, damals habe ich dazu gesagt, ich hatte mein Hobby gehabt, Internet halt, und habe dadurch erst ein paar Freunde verloren, dann meinen Job und dann später halt noch weitere Freunde dann im weiteren Verlauf. Ja, was hast denn konkret Internetsucht? Nach was warst du süchtig? Was hast du getan konkret? Ich habe zu viel WoW gezockt. Ich habe Was hast du gezockt? World of Warcraft. Ah ja. Mhm. Das habe ich damals exzessiv gespielt gehabt, 4 Jahre lang, und bis dann ein sehr guter Freund von mir mich wortwörtlich in den Arsch getreten hat und gedacht hat, so kann das nicht mehr weitergehen. Mhm. Denn A, habe ich mich ein bisschen auch zum Teil dadurch verschuldet. Mhm. Wie viel? Ja, nicht viel. 2.000-3.000 Euro damals. Ja. Es war aber halt schon ein bisschen Geld gewesen in dem Moment erst. Wie viele Stunden am Tag hast du davor gesessen? Ja, wie ich arbeitslos war, habe ich teilweise 16, 17, 18 Stunden am Tag davor gesessen. Aber am Anfang hattest du noch eine Arbeit? Am Anfang hatte ich eine Arbeit, da ging es ja dann halt los. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe meinen Rechner wieder angemacht und dann bin ich halt bis zum Bettgehen dann noch gespielt gehabt. Hast du in der Zeit alleine gelebt? Nein, ja, ich habe zu der Zeit alleine gelebt, beziehungsweise bei meinen Eltern noch. Mhm. Und ja, das war dann halt für mich noch relativ Glück, aber auch Pech gewesen. Ne? Und warum Pech? Weil hätte ich vielleicht einen Partner zu dem Zeitpunkt gehabt, dann hätte er mir vielleicht ein bisschen früher in den Arsch getreten. Nun sagst du, du hast auch deshalb deine Arbeit verloren. Wie kam das? Ja, weil dadurch, dass ich halt dann abends immer noch viel zu lange gespielt habe dann auch, und bin ich dann halt morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen und irgendwann war es dann soweit, dass der Arbeitgeber gesagt hat, weil ich zu oft unpünktlich war, hat er gesagt, ja okay, geht so nicht weiter. Mhm. Und selbst das hat dich dann noch nicht aufgerüttelt damals? Nee, das hat mich damals dann auch noch nicht aufgerüttelt. Dann ging es weiter, dann ging es 17, 18 Stunden am Tag. Dann ging 17, 18 Stunden am Tag. Ja, dann insgesamt, sagst du, hat das 4 Jahre gedauert. Wie lange warst du da arbeitslos von diesen 4 Jahren? Von diesen 4 Jahren war ich dann 2,5 Jahre arbeitslos. 2,5 Jahre noch arbeitslos. Das ist ja heftig. Ja. Wie sah es damals dann mit Freundeskreis aus? Ja, Freundeskreis am Anfang. Ja, die Freunde riefen dann am Anfang noch an, haben gesagt, ja, okay, wir wollen mal wieder was unternehmen. Mhm. Wolltest du mitkommen? Sag ich, nee, ich habe schon was vor. Ja, haben sie gefragt, ja, was denn? Ja, ich habe vor heute Abend einen sogenannten Raid, also mit anderen WoW-Spielern dann zusammen irgendwelche bestimmten Instanzen dann durchzugehen. Ja, ja, ja. Und dann... dann haben die Freunde nicht 2-3 Mal angerufen, irgendwann hat keiner mehr angerufen. Richtig, irgendwann hat keiner mehr angerufen. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Na, die haben damals dazu nichts gesagt. Die haben gesagt, ja, okay, jeder hat sein Hobby, du hast jetzt dich dafür entschieden. Na gut, aber wir haben doch gesehen, dass du arbeitslos wurdest und dass du da völlig isoliert warst. Waren die nicht da alarmiert? Ja, haben gesagt, da muss ich dann halt irgendwie aber auch damals selber dann rauskommen, haben sie gesagt, weil wir haben mich zwar auch immer wieder drauf angesprochen, aber ich habe nicht darauf reagiert dann halt, ne? Mhm. So, was ist denn dann nach 4 Jahren passiert, dass du die Notbremse gezogen hast? Ja, da muss ich sagen, da hat dann ein guter Freund von mir damals, der danach wirklich mein bester Freund geworden ist, hat mir wortwörtlich in den Arsch getreten und gesagt, so, das kann so nicht weitergehen. Guck dir doch an, was jetzt, wie dein Leben jetzt ist. Mhm. Du bist arbeitslos, du bist mittlerweile mit so und so viel verschuldet. Mhm. Du schuldest dem noch was Geld. Du schuldest dem Geld. Das kann doch nicht weitergehen. Wie willst du das zurückzahlen? Und dann hat er gesagt, so, wir fahren jetzt erstmal, der hat mich genommen, hat Klamotten von mir eingepackt und hat gesagt, so, wir beide fahren jetzt erstmal in den Urlaub. Ohne irgendeinen Rechner, ohne irgendeine Internetanbindung. Das ist ja super. Gesagt, so, der hat sozusagen, wie man es immer so sagt, einen kalten Entzug mit mir gemacht. Wo seid ihr hingefahren? Wir sind damals an die Nordsee zu Bekannten von ihm gefahren. Ja. Der hat dann gesagt, der hat dann auch im Dorf Bekannt gegeben. Jedes Mal, wenn der irgendwie fragt, ob wir hier einen Internetanschluss hat, soll man ihm Bescheid sagen, damit wir wieder nachstehen. Hör mal, da hast du aber wirklich einen guten Freund gehabt, der dich so so massiv rangenommen hat und sich so um dich gekümmert hat. Ja, und dafür bin ich ihm auch heute immer noch sehr dankbar. Das glaube ich. Wie lange wart ihr dann an der Nordsee? Der hatte eigentlich erst geplant gehabt, 1 Woche, im Endeffekt sind es dann aber 3 Wochen geworden. So, und dann, ging es irgendwann nach Hause wieder. Richtig. Und dann? Ja, dann ging es irgendwann wieder nach Hause und dann hat er gesagt, so, ich habe hier auch eine Arbeitsstelle jetzt für dich zwischenzeitlich besorgt bei mir, wo er selber am Arbeiten war, hat er gesagt, du kannst hier auch als Fahrer wieder anfangen und damit du auch wieder von deinen Schulden runterkommen kannst irgendwie. Hast du es gemacht? Ja, ich habe die Arbeitsstelle damals angenommen. Es war am Anfang sehr schwer für mich, wieder erstmal reinzukommen, erstmal wieder an das wirkliche Arbeiten zu gewöhnen. Das glaube ich. Mittlerweile. Aber dann kommt man abends nach Hause, hat Feierabend. War die Versuchung dann nicht doch wieder groß, sich wieder vor den Computer zu setzen? Ja, es war am Anfang sehr groß gewesen und da habe ich dann aber auch gesagt, okay, damit ich dann nicht mehr in Versuchen kommen kann, habe ich aber auch für mich persönlich den Schlussstrich gezogen, habe gesagt, okay, ich gebe jetzt erstmal meinen Rechner ab, damit ich halt nicht mehr so schnell in Versuchung kommen kann. Sehr konsequent. Richtig, ich habe dann konsequent gesagt und... Und du würdest sagen, heute, wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon wieder? Ich arbeite jetzt seitdem eigentlich fast durchgehend durch. Ich habe zwar zwischenzeitlich immer nochmal Arbeitslosigkeiten gehabt, aber die... Ja. Ich meine, wie viele Jahre liegen? 2-3 Monate durch. Ja, wie viel Jahr ist das jetzt her? 5 Jahre. Fünf Jahre ist das her. 2006 war das ja. Würdest du heute sagen, ich habe diese ganze Sache wirklich überwunden und da besteht keine Gefahr mehr, dass ich dann nochmal rückfällig werde? Ja, das kann ich eigentlich von mir sagen, weil ich sag mal, ich tue auch wieder im Internet spielen, nur ich habe mir gesagt, wenn ein Freund anruft, sagt, komm, wir unternehmen was, habe ich mir gesagt, dann kann bleibt alles stehen und liegen, dann sage ich, ja, ich komme mit. Sehr gute Einstellung. Egal wer es ist, egal wohin es geht, ich gehe mit. Aber nochmals gesagt, das ist wirklich ein ganz großer und ganz toller Freund, der dich da rausgehauen hat. Ja, dem bin ich auch sehr dankbar damals gewesen. Und ihr seid heute immer noch verbunden miteinander. Ja, wir sind immer noch verbunden miteinander. Also wir unternehmen auch immer wieder was zusammen, fahren auch ab und zu zusammen auch im Urlaub und so. Sehr gut. Live, dann danke ich dir für deinen Anruf. Freue mich, dass das Ganze so eine gute Wende genommen hat. Ja, und da bin ich auch froh drüber. Und schöne Grüße an den netten Freund, den du hast. Ja, okay, danke. Noch eine Frage. Kann ich dann auch noch ein Autogramm von dir haben? Ja, wir rufen dich auch nochmal gleich an wegen der Anschrift live. Ja, okay. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. 1.35 Uhr haben wir. Und das Thema heute Nacht heißt, mein Hobby ist mir zum Verhängnis geworden. Und dazu hat auch angerufen Christian. Und Christian ist 27. Hallo, Christian. Hallo, Domian. Hallo, Christian. Hi. Du klingst auch weit weg. Ja, ich bin schon ein kleines Stück schon weiter weg. Wo bist du? Ja. Hä? Wo bist du? Im Ausland? Ich bin in Deutschland. Das ist schon. Ah ja, okay. Das ist schon in Ordnung. Also, ja. Das Hobby, das zum Verhängnis wurde. Ja, das war, ich habe Marihuana angebaut. Oh. Ja. In Deutschland? Das, genau, in Deutschland. In der Halle. Und das nicht klein. Wie groß war die Halle? Die Halle war ungefähr 100 Quadratmeter groß. 100 Quadratmeter groß? Ja, genau, richtig. Wie viel kann man da anbauen? Wie viel kommt dabei als Ertrag raus? Wenn man so sieht, also man könnte in dem Sinne jede 2,5, 3 Monate könnte man so um die 10 Kilo ernten, 15 Kilo. So viel? Also, so viel? Ja, genau. Genau, wo stand die Halle? Die stand umliegend beim Freund auf dem Gelände. Mhm. Und wie lange hast du das gemacht? Ungefähr 7, 8 Monate ungefähr waren das, wo ich das gemacht habe. Achso, diese Halle, war die Halle schon da oder hast du die extra errichtet dafür? Nee, die Halle war schon da. Das war alles schon, also auf dem Grundstück, das war alles ganz leger und seriös. Wie kamst du auf die Idee? Ja, also man hat selbst Marihuana konsumiert und wie es schon vor ein paar Jahren angefangen hat mit diesem, manche Leute machen Haarspray rein, manche Leute machen irgendwas anderes rein, dass es schwerer kommt und. Hast du mal ein Haarspray rein? Ja, alles Mögliche. Also, ja, es stimmt. Und es gibt heutzutage sowas wie Pricks und sowas. Also es ist einfach so Sand, was man drauf macht. Und, also es ist sehr unmöglich und irgendwann hat man eben halt selbst die Initiative ergriffen und hat das mal selbst. Das heißt, du hast die Initiative ergriffen? Ja, genau. Ja. Und man hat da selbst da mal was hochgezogen. Das wurde dann von einer kleinen Ecke eben halt zur kompletten Halle. Und ja, man hat eben halt schon gemerkt, dass die kleine Ecke was gebracht hatte damals. Damals hat man eben halt auch anders darüber gedacht. Und ja. Das Ganze hat nur ein paar Monate gedauert. Sieben Monate. Was hast du in diesen 7 Monaten, 8 Monaten verdient an diesem Anbau? Ja, so. Damals war der Kilowert von 4.000 Euro und wenn man dann mit 15 Kilo rechnet, hat man um die 50.000 Euro mit einer Ernte eben halt. Ne? Also, und das eben halt alle 3 Monate ungefähr. Wie ist das Ganze aufgeflogen? Ja, also das ist eben halt, das ist eine Halle und die Polizei ist ja nicht mit der alten Technik unterwegs. Wir sind ja alle schon mit der neuen Technik unterwegs, mit Wärmesensoren und alles Mögliche. Und da haben sie an Vermutung Verdacht bekommen und da ich ja selbst schon mit dem, mit Marihuana erwischt wurde und die mich dann in Beobachtung hatten und dann eines Tages war ich gerade am Blumengießen sozusagen und dann kamen die dann rein, also waren dann 6 Polizisten, es waren 2 Hunde und unten haben noch Kastenwagen gestanden und so und also sie waren auch gleich konsequent, haben mir Handschellen angelegt, haben mich einfach sofort mitgenommen, haben alles eingepackt. Also wir haben eben halt, insgesamt waren es 125 Kilogramm Marihuana, aber es war eben halt nass mit Blumentöpfen und allem drum dran, haben die es gewogen. Ja, das ist eben halt das. Und dann kam ich auch dann ins Gefängnis, also war ich 19. Und warst du da? Genau, richtig. Ja. Wie lange musstest du im Gefängnis bleiben? 6 Jahre musste ich im Gefängnis bleiben. 6 Jahre? Ja, boah. Also ich hätte früher rausgehen können, aber ich habe Endstrafe gemacht. Das heißt, dass ich von meinem 19. bis zu meinem knapp 23. Lebensjahr im Jugendgefängnis war und dann die restlichen 2 bis 3 Jahre, also 2,5 Jahre im richtigen Gefängnis war. Und das ausschließlich wegen dieser, wegen des Anbaus da in dieser Halle? Genau, es hieß dann also Anbauherstellung, Verkauf und Konsumieren. Verstehe. Und du warst wirklich der allein Verantwortliche für diese Sache? Ja, also es ist meine Idee, das war, die Halle habe ich bezahlt, das war alles mir, also. Mensch, ja. sechs Jahre im Knast, deswegen. Ja. Genau. Auch an dich die Frage, ich habe vorhin mit dem Michael auch schon über die Knastzeit gesprochen. Du bist heute 27, wie beurteilst du das jetzt so im Nachhinein? Ja, im Nachhinein, also ich meine, man tut ja schon im Gefängnis gucken, dass man irgendwo Arbeit bekommt und alles drum und dran. Und da merkt man ja schon, da wird der Verstand auch schon eher normaler und man denkt auch viel darüber nach und man, also heute, was ich darüber denke, also schön und gut, was man mal gemacht hat, jeder macht mal seine Jugendzeit Sünden oder irgendwie, andere Leute gehen Autos geklaut und ich habe eben halt Marihuana angezüchtet. Hm. Ich tue niemandem damit weh, also habe niemandem damit weh getan. Bereust du es im Nachhinein? Ja, also bereuen ist so eine Sache, also wie gesagt, also im Kommerziellen, dass ich es verkauft habe, schon, weil das hat mich ja irgendwo dann auch am meisten bestraft, hätte ich jetzt nur für mich mal zwei, drei Pflanzen gehabt. Natürlich, es hat ja massiv in dein Leben eingegriffen. Sechs Jahre in der Zeit ist ja krass. Genau, richtig, genau. Und hätte ich jetzt nur zwei, drei Pflanzen angebaut, hätte es wahrscheinlich nie jemand mitbekommen. Ich hätte meinen eigenen Rauch gehabt. Hast du eigentlich im Knast auch noch mit Rauschmitteln irgendwas zu tun gehabt? Also da braucht man, braucht man eigentlich nicht die Anfangszeit, wo man das eigentlich noch alles irgendwie leicht genommen hat und alles drum und dran, hat man dann auch Kontakt gehabt, weil schwer kommt man da ja echt nicht dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir jetzt vor ein paar Tagen hier auch gehört. Es ist ganz einfach, also, im Knast ranzukommen. Ja, also die deutsche Justiz ist da wirklich anscheinend human gegenüber. Also ich meine, die haben ihre Bestrafung, wie wenn man erwischt wird damit, wie zum Beispiel jetzt, du bleibst in der Zelle übers Wochenende oder die nehmen dir den Fernseher ab und so Sachen und so weiter. Das heißt, Klartext, du hast auch noch Marihuana konsumiert im Knast? Ja, bestimmt das erste halbe Jahr, definitiv. Ja. Also dann nicht mehr? Im Gefängnis kriegt man also schon ab und zu Marihuana, aber Haschisch ist ja genau, im Grunde genommen THC, auch THC, das ist ja genau das Gleiche, das wird ja auch Marihuana gemacht. Das kriegt man da eher, weil es auch eher zum Reinschmuggeln ist. Okay, also nach einem halben Jahr hast du es dann dran gegeben. Warum? Ja, genau. Also die Leute, wenn man sich dann die Leute so im Gefängnis anguckt, das sind dann Fälle, die haben auch Beschaffungskriminalität gemacht und alles drum und dran und wenn man dann sieht, wie die Leute zu Ende, also zugrunde gehen oder wie die zugrunde gegangen sind, dass sie hier reinlanden, also da macht man sich schon irgendwie Gedanken, wenn man auch mal irgendwo ganz am Boden gewesen wäre und man wäre genauso wie die Leute abgegangen. Also eine Warnung war das für dich? Ja, für mich war es definitiv eine Warnung. Also wie ist es denn heute? Rauchst du heute noch? Heute? Nein, definitiv nicht mehr. Also ich bin leidenschaftlicher Kettenraucher geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber was machst du vom Beruf heute? Ich bin Fachlagerist. Also ich habe damals angefangen, meine Lehre zu machen als Lagerist. Und habe dann eben halt meinen Bildungsschein jetzt weiterhin. Also ich kam eben halt aus dem Gefängnis raus. Da muss man definitiv erstmal klarkommen. Mhm. Da muss man zu diesem Amt gehen und so, was ich ja vorher nie nutzen musste. Mhm. Und dann macht man das erstmal. Dann kriegt man die Chance, eben halt irgendwo einen Bildungsschein zu machen. Die kümmern, also so schlecht ist das Amt ja auch nicht. Also die kümmern sich ja auch irgendwo darum, dass du Arbeit kriegst und alles. Könntest du sagen, was du aus dieser Misere, das war ja eine Misere, in die du da reingeraten bist, selbst verschuldet natürlich, was hast du daraus gelernt? Was habe ich daraus gelernt? Okay, das ist die Frage. Also es gibt Leute, die sagen jetzt irgendwas draus. Also ich sage einfach nur, ich lasse meine Finger von verbotenen Sachen, dass ich auf jeden Fall nicht mehr in die Hölle reinkomme, weil Gefängnis, es gibt Luxusgefängnis, es gibt auch Gefängnisse, die sind bestimmt schon über 100 Jahre alt und da will man ganz bestimmt nicht rein. Mhm. Und da wird auch so mit den Leuten umgegangen. Und also so Orte schrecken ja auch ab. Also das, dann schreckt auch die Tat ab, die man getan hat. Ja, also natürlich. Eines Verbotene, ne? Ja. Also definitiv sage ich dazu einfach nur, also ich gehe meinen Weg, ich gehe geradeaus, halt nicht mehr rechts oder links irgendwo an, mache meine Arbeit und gucke, was das meinem Leben macht. Also sehr gut. Ich bin dabei und versuche eben halt auch mehr draus zu machen, ne? Also ist ja klar. Sehr gut. Dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und danke dir, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Okay, danke und tolle Sendung machst du und ich wünsche dir einen schönen Abend. Ne? Dankeschön, Christian, ich dir auch. Tschüss. Ja, danke, ciao. Und weiter geht's mit Georg und Georg ist 49. Guten Morgen, Georg. Ja, morgen, Domian. Guten Morgen, Georg. Grüß dich. Ich wollte noch ganz kurz zu Christian sagen. Mir fiel's gerade ein, ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt. Mich haben sie damals nicht erwischt und ich habe selber jahrelang gemacht. Und, du hast sowas auch früher gemacht? Ja, allerdings im Freiland, weil es einfach angenehmer ist. Mhm. Gut. Nur nebenbei, schade für Christian, dass sie ihn gekriegt haben und dass er die... Naja, aber so sind die Gesetze und insofern ist es auch in Ordnung, dass man ihn bekommen hat. Ne? Also, so. Ich habe Glück gehabt in meinem Leben, ist gut gegangen. Jetzt reden wir über dein Hobby, was dir zum Verhängnis wurde. Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Modellflieger. Mhm. Möchte fast behaupten, ja, ist eigentlich schon fast eine Sucht. Also Modellflieger heißt, du fliegst mit diesen kleinen, du lässt diese kleinen Flugzeuge fliegen, oder? Ja, die kleinen Flugzeuge haben auch schon mal 6 Meter Spannweite und sind dann größer. Genau. Aber du sitzt eben nicht drin in den Flugzeugen, das wollte ich damit nochmal klarstellen. Nee, ja. Ich sitze nicht drin. Nee, das geht leider nicht. Leidenschaftlicher Modellflieger, baust du diese Flieger selbst? Ich baue die selber und kaufe die auch. Mhm. Also ich kaufe fertig. Damit hat es angefangen. Es hat ganz harmlos angefangen mit einem Fertigmodell für ein paar Euro 50. So zum Ausgleich wollte man mal ausprobieren. Mhm. Und dann dann wurden die Anforderungen relativ schnell immer größer. Ja. Und was ist dir denn dann zum Verhängnis geworden? Ja, das hat mich eigentlich Haus, Hof und Familie gekostet im Laufe der Jahre. Ach, die Finanzierung dieses Hobbys? Ja, die ist nicht ganz so günstig. Ah, ja, was kostet denn so ein Ding? Naja, also so ein kleiner Fertigflieger, so für einen Hobbyausgleich, der geht so bei, sag mal, komplett nicht los, da kann man mit arbeiten. Ich habe das nicht verstanden, da war gerade eine Störung. Wie teuer? Ach so. Also so was für einen Anfänger oder so geht so bei 150 Euro los. 150, ja. Ja, aber den letzten. Und wie endet es bei dir? Was waren so die teuersten Modelle, die du hattest? So 2.000, 3.000 Euro. Mhm. Wie viel hast du insgesamt dafür ausgegeben? Innerhalb der letzten, ich habe 92 habe ich damit angefangen. Mhm. Also bis heute? Ja, so 20, 30.000. 20, 30.000 Euro. Ja. Das ist das ist sehr viel Geld. Ich habe eben deine Überschrift gesehen und die sprang mich regelrecht an. Und da habe ich mal so kurz nachgedacht. Ey, dann kann man, ey Georg, du bist doch, das passt, irgendwie passt das. Mhm. Ne? Aber jetzt erklär mal, bist du jetzt durch dieses Hobby komplett pleite? Oder wie kann ich das verstehen? Ja, ich bin durch dieses Hobby komplett pleite. Das hat mich aufgrund dessen, dass ich mich nur noch auf den Flugplatz umgedrückt habe. Mhm. Die Firma habe ich ein bisschen schleifen lassen, weil die Konjunktur damals auch nachließ. Bist du selbstständig? Ich war selbstständig, ja. Ja, was hast du gemacht? Ich hatte ein kleines Bauunternehmen. Ah. Mhm. Und mit 3 Angestellten. Mhm. Wir waren in so einer Lückenbranche. Wir haben Altbauten gemacht, mhm, hauptsächlich. Mhm. Also jetzt nicht Altbauten bewohnbar gemacht. Wir haben die schon richtig restauriert. Ja. Aber da brach der Markt irgendwann zusammen. Diesbezüglich gerade für die Kleinen, da kam immer mehr und dann lief es etwas schleppender. Mhm. Dann habe ich runtergefahren, ja, dann bin ich mit der Firma aber relativ mit null rausgegangen. Aber wie gesagt, ich war dann die meiste Zeit auf dem Flugplatz. Das kann man sagen, dass du die Firma auch dass du die auch wirklich vernachlässigt hast, dass sie deshalb auch kaputt gegangen ist? Ja, auch, weil es irgendwann schwerer wurde, sehr viel schwerer wurde. Die Preise gingen in den Keller und so, da hatte ich so nicht mal die richtige Lust darauf. Dann hattest du mehr Lust auf Modellfliegen. Da hatte ich mehr Lust auf Modellfliegen, klar. Dann bist du denn, seitdem die Firma nun nicht mehr existiert, arbeitslos? Ich habe danach noch, eine ganz andere Schiene gemacht. Ich bin danach in die Marktszene eingerichtet. Also ich habe meine Familie verloren. Mhm. Dadurch. Durch das Modellfliegen? Ja, weil ich habe meine Familie vernachlässigt. Was heißt Familie? Meine Frau und meine Kinder. Wie viele Kinder hast du? 2 Jungs habe ich. Wie alt sind die? 9 und 11. Ja. Beziehungsweise 10 und 11 jetzt. Wie kann man wegen dieses Hobbys Modellfliegen die Familie verlieren? Also wenn man nie zu Hause ist, wenn man den ganzen Tag auf der Baustelle ist und nach Hause kommt, alles in die Ecke schmeißt, sich seine Flugzeuge packt und auf dem Flugplatz verschwindet und dann irgendwann abends spät nach Hause kommt. Und irgendwann hat die Frau gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich oder das Fliegen? Das hat die gar nicht mehr gesagt. Die war einfach weg dann? Die war dann irgendwann einfach weg. Wie ist es heute? Bist du heute berufstätig? Danach habe ich mich dann aus der Gegend verdrückt und dann habe ich die letzten 6 Jahre war ich Marktfahrer. Ich Märkte gemacht in der Mittelalterszene. Ja, und das machst du heute auch noch? Nee, das mache ich nicht mehr. Das hat sich zerlegt. Was machst du denn heute? Heute bin ich Hartz-IVer. Ach so. Und wie viel Schulden hast du? Die Firma habe ich mit 0, ja, ich habe Schulden, aber nicht firmenbedingt und eigentlich Privatschulden und Staat, ja, beim Staat habe ich ein paar Euro Schulden. Hängen diese Schulden, so habe ich es jetzt verstanden, die hängen mit dem Hobby auch zusammen? Mit dem Hobby hängen die nicht zusammen. Ach, die hängen nicht mit dem Hobby zusammen? Nein. Aber wie kannst du denn dann heute dein Hobby noch finanzieren, wenn du so eigentlich am Boden bist? Ich job halt nebenbei noch. Man geht da ein bisschen, darf man so lauter nicht sagen, man geht nebenbei noch hier und da ein bisschen arbeiten. Ab und zu mache ich nochmal einen Markt. Aber du dann kaufst nach wie vor Modelle und gehst auch fliegen. Ja, ich kaufe aber auch Modelle bei eBay oder so, alte oder gebrauchte, also beschädigte Modelle, baue die wieder auf, fliege die ein bisschen und dann verkaufe ich die wieder über die Schiene. Ja, ich fasse mal so zusammen, dass diese Modellfliegerei hat dein Leben sehr durcheinander geschüttelt, es hat dir sehr viel Geld gekostet, es hat dir sogar deine Familie gekostet, kann man das so sagen? Richtig. War es das oder ist es das wert? Ich finde es noch nicht mal unbedingt dieses Wort Verhängnis. Ich gucke die ganze Zeit auf die Überschrift. Mein Hobby wurde mir zum Verhängnis. Dass ich da bin, wo ich jetzt bin, hängt viel damit zusammen. Ich weiß nicht genau, ob ich damit unzufrieden bin oder ob ich damit zufrieden bin. Wie ist denn dein Kontakt zu deinen Söhnen? Seit 2 Jahren gestattet mir meine Frau wieder einen Kontakt und seit 2 Jahren ist er sehr gut. Und auch zu meiner Frau der Kontakt ist recht locker. Naja, die kommen jetzt in Sommerferien, kommen nicht für 3 Wochen nach hier und möchten Modellfliegen lernen. Ja, absurd. Und, also du hast, ich merke schon, du bist eigentlich noch mittendrin in diesem Hobby, was dir zumindest sehr viele Schwierigkeiten bereitet hat in deinem Leben. Und du willst es eigentlich auch nicht ändern, oder? Ne, groß ändern will ich es nicht. Ja. Aber wie gesagt, dieses Wort Verhängnis, da hängt es mit zusammen, als ich eben diese Überschrift sah. Verstehe, so ganz findest du das kein Verhängnis bei dir? Nein, ich bin oft knatschig deswegen, oft bin ich sauer deswegen. Ne? Dann kann ich mein Auto nicht reparieren lassen, dann kann ich die Versicherung nicht bezahlen, dann kann ich dies nicht bezahlen. Aber das wäre doch genau der Punkt, wo man dann sagt, ich gehe mal einen Schritt zurück, ich schalte mal einen Gang runter mit dem Hobby, das kannst du nicht? Nee, das kriege ich so richtig nicht gebacken. Also ich bin heute Abend vom Flugplatz gekommen, ich habe heute meinen, der hat verdammt lange gehalten. Ich habe heute Mittag durch einen Flugfehler, noch nicht mal durch einen, also durch meinen eigenen Fehler habe ich heute Mittag einen Flieger versemmelt. Wie teuer war der? War ein kleiner, liegt so bei 200, 250 Euro. Immerhin. Und ja, aber ich war noch nicht ganz zu Hause, da war ich im Internet, ne? Gucken, hier, hallo, ich brauche Ersatzteile, ich brauche dies, ich brauche jenes. Also, muss ich ran. Ich merke schon, du bist volle Kanne letztendlich noch in der ganzen Sache drin. Ja, und, richtig. Und du musst es ja für dich entscheiden, ob das dein Weg ist. Offensichtlich findest du es irgendwie ganz okay noch. Sonst hättest du ja schon eher die Spur gewechselt. Ich möchte aber auch sagen, es muss nicht immer unbedingt negativ ausgelegt werden, wenn man sagt, Verhängnis. Es ist immer eine Sache davon, selbst wenn negative Sachen darüber gelaufen sind, dass einiges da aufgrund dessen schiefgelaufen ist. Okay. Dass man nicht unbedingt die Flinte ins Korn wirft. Okay, das ist so deine Sichtweise für die Sache. Ich würde es jetzt ein bisschen anders beurteilen, aber es sei dir unbenommen, das so zu sehen. Georg, ich danke dir für deinen Anruf und hoffe, dass es irgendwie hinkriegst. Ich will es mal so formulieren. Alles Gute wünsche ich dir. Ja klar, und dir auch. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Michael. Michael ist 25. Guten Morgen. Morgen Domian. Morgen Michael. Heute rufen nur Männer an, sehe ich. Heute habe ich nur Männer. Ja, das, nicht das erste Mal. Das ist ja ein Ding. Na, manchmal gibt es auch nur reine Frauenabende, aber das ist ja auch egal. Ja. Michael, dein Hobby? Ja, mein Hobby hat angefangen, damals in der Lehrzeit, Spielotheken besuchen. Mhm. Bisschen ein paar Automatenspiele zu spielen. Und das wurde dann ganz, ganz schnell dann doch zum Verhängnis, weil das irgendwann mal bis zum Selbstmord fast ging. Mhm. Halt mal bitte den Hörer ein bisschen anders. Du klingst so dumpfig. Ja, es ist Haupthandy, deswegen weiß ich nicht. Ja, ja. Ich probiere schon, ich stehe auch direkt am Fenster ein, ich müsste auch anfangen sein. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen ausführlicher. Ja, wie gesagt, die ersten Jahre war es halt so Spielothekenbesuch, auch nicht viel Geld verspielt. Mhm. Mal so 10, 20 Euro, das war dann okay, aber irgendwann hatte man einen größeren Gewinn, auch mal von 1.000 Euro oder 1.500 Euro und dann konnte man sich Sachen leisten, die man sich sonst hätte nicht leisten können. Mhm. Auto kaufen oder sowas und dann ging es dann nachher in die Spielbanken auch rein. Mhm. Und da gingen dann nachher auch größere Einsätze rüber und natürlich auch mehr Verlust als Gewinn. Hast du auch Roulette gespielt oder sowas? Ja, Roulette, aber eher weniger, mehr Pokern und mehr Automaten. Ah ja, verstehe. Mhm. Und da sind halt große Einsätze dann gewesen und dann mehr verloren als gewonnen natürlich. Wie groß waren zum Beispiel die Einsätze? Na, so pro Dreh schon mal 10 Euro. 10 Euro? Pro Dreh, pro ein Dreh am Automaten. Achso, beim Automaten, ja. Okay. Ja. Mhm. Und wie viel? Wenn man da Kästchen gespielt hat, waren dann auch mal so 500 Euro drin. Ja. Hast du dich letztendlich verschuldet durch die ganze Sache? Ja. Mhm. Wie viel? Hochverschuldet, na, knapp 20.000. Mhm. Mhm. Habe ich dadurch aufgebaut. Wie viele Jahre hast du das insgesamt gemacht? 7 Jahre. 7 Jahre? Wie gesagt, seitdem ich 18 wurde. Ne? Da habe ich gleich probiert. Und 7 Jahre, 18, jetzt bist du 25, das heißt, du bist immer noch dabei. Nein, ich, naja, 7 Jahre nicht ganz. Also seit letztes Jahr, September, ist Schluss. Seitdem spiele ich nicht mehr. Also kann man eigentlich sagen, 7 Jahre. Mhm. Wie, 6,5 Jahre. Wie hast du das denn in all den Jahren dann finanziert, dieses Leben? Ja, viel Freunde, Bekannte, Familien angelogen, Geld organisiert irgendwie durch irgendwelche Lügen. Natürlich meine Familie belogen, gesagt, man braucht für das und das Geld, Strom wird abgestellt, ich brauche dafür Geld und man brauchte das gar nicht. Und oder man hätte es eigentlich gebraucht für den Strom, aber man hat es dann doch an die Spielautomaten gesteckt. Hast du denn auch noch nebenher gearbeitet? Ja, ich hatte nebenbei auch einen guten Job. Was denn? Beim Arbeitsamt hatte ich gearbeitet. Beim Arbeitsamt, ah ja. Mhm. Ich habe auch gutes Geld verdient, aber halt, wenn das am 30. kam, war es am 30. nochmal weg, das Geld. Hast du diesen Job auch wegen dieses Hobbys verloren? Ja, denke ich schon. Jetzt Schluss ja auf alle Fälle. Warum? Weil ich war bis letztes Jahr, war ich eingestellt, bis letztes Jahr im Sommer. Mhm. Und ich hatte mich die letzten 4 Monate immer noch krank schreiben lassen, weil mir psychisch das alles zu hoch belastet war. Mhm. Das heißt, ich habe dann nur noch darüber nachgedacht, wie komme ich in die Spielbank, wie komme ich an Geld. Und ich konnte mich auf das Arbeitsleben eigentlich gar nicht mehr konzentrieren. War dann 3 Monate krankgeschrieben. Ja. Und dann war der Vertrag sowieso zu Ende. Er sollte eigentlich verlängert werden, aber er war zu Ende. Und dann haben sie natürlich nicht verlängert, wenn ich so lange Krankschreibung habe. Ne? Verstehe. Jetzt bist du aus der Sache raus. Jetzt bin ich aus der Sache raus. Wie hast du es geschafft? Ja, ich war am 1. September nochmal spielen in der Spielbank und habe da auch rund 1.500 Euro verspielt den Abend. Und habe dann bin nach Hause und mein bester Kumpel saß dann zu Hause. Den habe ich dann geholt, habe ihm das erst erzählt. Dann hatten wir uns ein bisschen Alkohol gekauft und hatten wir ordentlich eingetrunken, weil ich es einfach vergessen wollte. Mhm. Und dann hatte ich muss dazu sagen, meine Eltern stehen mit mir in Kontakt, auch über Internet, über ICQ und sowas. Mhm. Und dann war ich halt sehr betrunken und hat dann meinen Eltern geschrieben, ach, das war's und ich bring mich um. Oh. Mhm. Und das haben halt auch in diesen Foren, so wie bei StudiVZ und Facebook, auch halt meine Freunde gelesen, haben sich natürlich alle Gedanken gemacht, weil ich immer den Rechner ausgemacht habe und dann war natürlich keiner mehr da und ich bin ins Bett gegangen und meine Eltern wollten mich dann anrufen. Das habe ich natürlich aufgehabt, das Handy. Mhm. Und irgendwann nächsten Tag standen sie vor mir das um 10:30 bei mir in der Wohnung, wir haben Schlüssel dafür. Mhm. Und standen dann vor mir weint. War natürlich froh, dass ich noch lebe, haben natürlich die Schlimmste schon sehr ausgemalt. Ja. Wussten die die Dramatik, die dahinter steckte? Na, sie wussten schon, dass ich spiele, aber sie, glaube ich, wussten nicht, dass es so doll war. War dieses Erlebnis also, jetzt so die Kehrtwende in deinem Leben? Ja, und da, wo meine Eltern mich dann, wo die hier waren und dann gesagt haben, ich muss zum Arzt und dann sind wir zum Arzt gefahren, dann wurde ich in die Psychiatrie eingewiesen für ein paar Stunden. Mhm. Und in dieser Psychiatrie hat es, glaube ich, den Klick gemacht. weil da habe ich auch gesagt, das war mehr ein Hilferuf, habe ich den Ärzten auch gesagt. Ja. Und ja, danach habe ich mich dann auch gleich sperren lassen von der Spielbank. Mhm. Bin dann auch zur Beratungsstelle gegangen. Und ja, und wie geht's dir heute? Ja, tausendmal besser. Tausendmal besser? Schulden sind zwar noch da, aber... Ja, Schulden, also ich habe jetzt seit September letzten Jahres schon 5.000 Euro Schulden abgearbeitet. Also ich versuche jeden Monat 500 Euro zu bezahlen. Ja, das kannst du ja, das schaffst du. Das ist ja, das ist ein überschaubarer Schuldenberg, das schaffst du. Richtig. Sehr also gut. Wie gesagt, mir geht's besser. Ich kann mir auch Sachen jetzt leisten, die man mir vorher nicht hätte leisten können. Also, Michael, ich muss Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Ich freue mich, dass du angerufen hast, freue mich, dass es dir wieder gut geht und alles Gute weiterhin. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Tschüss. In der Technik, Julia Jochum. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Tschüss.